Welcome to C-Base FM. Culture Communication Carbonite. Welcome to C-Base FM. Willkommen bei C-Base FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte. So, wir sind hier beim Hyperbandrauschen aus der Raumfahrtagentur auf Colabo Radio. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich zwei tolle Gäste hier heute Abend habe, die ein Jubiläum mitbringen. Das sind nämlich die beiden Gründer von Impro News. Und deswegen begrüße ich hier mal den Marco Brüders und Thomas Eckel. Hallo Marco. Hallo. Hallo Marco, grüße dich. Yes. Vielleicht soll man sagen, wer ist es? Also ich bin Thomas. Und ich bin Marco. Und habt ihr schon mal die Stimmen richtig? Ja, das kann man auch gut unterscheiden, glaube ich. Ja, wir sind tatsächlich wegen dem Jubiläum hier. Wann, wisst ihr noch genau, wann der erste Artikel erschien oder wann ihr euch, was das offizielle Gründungsdatum ist? Also das Datum wissen wir nicht, glaube ich. Ich habe vor uns behauptet, 16. November wäre der erste Artikel erschienen, aber da bin ich mir nicht sicher. Wir können nur sagen, wann wir die Idee hatten. Das können wir erzählen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, wichtig. Magst du das erzählen, Marco? Ja, also das mag ich gerne erzählen, weil es war letztendlich eigentlich auch so richtig. Es geht ja heute um Impro-Theater und es war eigentlich auch so eine schöne improvisierte Sache. Es war nämlich nach einem Auftritt bei einem Impro-Theater, wo Thomas und ich zusammen gespielt haben auf der Bühne und wir danach zusammengesessen haben beim Bier, wie sich das so gehört, und wir einfach so philosophiert haben über Gott, die Welt und Impro-Theater und dann irgendwie plötzlich so eine Idee im Raum stand, eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was in Berlin so rund ums Impro-Theater eigentlich passiert. Das war mal so die These und das fanden wir doof und wollten wir es ändern, oder? Genau, Marco sagte den schönen Satz, eigentlich müsste es da was geben, dass da jemand mal drüber schreibt, der Ahnung von hat. Und da habe ich gesagt, dann lass uns doch einen Blog aufmachen. Und so kam das eine zum anderen. Dann, ja, so nach einer Show mit Bier in der Hand, gut, let's go. Und das, dann ging es los. Dann haben wir uns mal getroffen irgendwie. Und eigentlich haben wir das meiste aber dann von unseren Schreibtischen aus gemacht. So, Marco hat das erste Logo geschnipselt. Ja, ich würde mal sagen, in 20 Minuten zusammengestümpert und das ist auch heute noch gültig. Aber es ändert sich bald und wurde auch oft kritisiert, insbesondere für die Auflösung. Aber ja, gut, nichts ist so langlebig wie improvisierte Übergangslösung. Ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben eigentlich und haben überlegt, was wir machen. Wir hatten am Anfang tatsächlich auch einen Podcast. Wir haben uns auch mal bei dir getroffen und haben angefangen, ja, miteinander zu reden über Impro, aber vor allem hat sich irgendwann gezeigt, dass Leute sich Interesse haben, sind mehr Schreiber dazugekommen und eben auch du, Marco, bist auch dazugekommen und bis heute einer eigentlich das Säule. Was sagt man? Ja. Dem Säule. Dem Säule. Säulend. Das Standbein. Ja. Das wichtigste Standbein. Ja, um es vielleicht mal so nachher zusammen zu rappen, aus meiner Sicht zumindest, ist Impro News der, sagen wir mal, größte deutsche Blog zum Thema Impro-Theater, weil er sich zum einen sehr lange schon damit beschäftigt, sehr oft technische Artikel schreibt oder eben auch Show-Reviews, die aber im Grunde ja auch Technik sind, also wirklich ein richtig echter Fachblog ist, ohne Gruppen-Content als primäres Ziel zu haben. Seht ihr das auch so? Also auf jeden Fall. Vielleicht wichtig ist vielleicht nochmal so ein bisschen die Grundidee, die wir damals hatten und die aus meiner Sicht immer noch Gültigkeit hat, vielleicht nochmal zusammen zu fassen oder hier auch für uns nochmal zu etablieren vielleicht. Was ist denn die Grundidee, Thomas? Also aus meiner Sicht war damals die Grundidee und ist heute noch, einfach wirklich Informationen auszutauschen, die ich mal irgendwo gehört habe, die jemand anders irgendwo gehört hat, eigentlich ursprünglich mal auf die Berliner Szene beschränkt, wer macht was, welche Gruppen gibt es überhaupt, was spielen die, wo spielen die, warum spielen die, haben die Probleme mit dem Publikum oder nicht, was kann man überhaupt alles in Impro machen, kommen externe Gäste nach Berlin, wo gibt es spannende Shows, was für Trainer gibt es, wie halten es die anderen mit der Musik, also einfach erstmal, erster Ansatz einfach Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Leuten, die Impro-Theater aktiv betreiben. Das war so. Genau, und das ist eigentlich auch als Fachblock gedacht. Also das richtet sich an Impro-spielende Menschen. Das ist also, das war auch die Diskussion am Anfang, schreiben wir sozusagen für ein Publikum, was Impro-Zuschauer ist, was Impro-fremd, oder schreiben wir für Impro-Leute? Und wir haben uns eben von Anfang an gesagt, okay, wir wissen, worum es da geht in der Materie, und wir schreiben eben für Gleichgesinnte hauptsächlich, weil das Hauptproblem ja auch war, es gab eben keine, es gibt keine vernünftigen Impro-Reviews in Zeitungen oder so, sondern da steht im Endeffekt, kann man zusammenfassen, immer das Gleiche drin. Ja, sie haben aus den Publikumsvorgaben Szenen gestaltet, und das kann eine Langform gewesen sein oder einzelne Shortforms, völlig egal. Und da hast du schon Glück, wenn das irgendwie erwähnt ist, oder? Also ja, aber und dann, das ist doch eher noch eine Zusammenfassung des Inhalts. Das ist das der, kommt dann als nächstes. Also ich finde diesen einen Satz, das ist was Besonderes. Sie fragen das Publikum und dann wird die Geschichte erzählt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also weil das wird halt nicht gelehrt, was wir machen an der Theater- oder an der Journalistenschule, sondern das ist halt was Neues. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen mal für Berlin einen Fachblock aufzumachen. Ja. So, das war die Idee. Genau, weil zur damaligen Zeit gab es im Netz das Impro-Wiki, das gab es schon. Und Improtheater.de gab es mehr so ein Forum, war also ein Forum, was aber jetzt nicht so besonders kuratiert war. Das war eine Gruppenliste, aber war zu der Zeit auch ein bisschen lieblos, und einige Leute haben was reingeschrieben. Man konnte eine Gruppe suchen, aber es war jetzt nirgendwo wo sich jemand hingesetzt hat, um Artikel zu schreiben, mal zu versuchen, was zusammenzufassen oder halt eben ja in einer strukturierten Art und Weise eine Kommunikation anzustoßen. Und das wollten wir machen. Und machen wir, glaube ich, bis heute. Ja, gut, es sind Dinge dazugekommen natürlich. Es gibt jetzt einen Kalender, der Shows anzeigt. Wir haben angefangen, Sachen zu listen, wie zum Beispiel Festivals deutschlandweit. Wir haben angefangen, Gruppen zu listen in Berlin, aber auch über Berlin hinaus. Es sind so ein paar Dinge hinzugekommen. Und natürlich ist es auch, wenn man es mal auf lange Sicht betrachtet, über die Suchfunktion eben auch ein Wissensspeicher. Was ist passiert die letzten Jahre? Was gibt es für Formate? Was gibt es für Gruppen? Aber im Großen und Ganzen ist es das Weiter. Wir gehen und schreiben über Shows, wir stellen Workshops vor, wir stellen Leute vor, und machen Angebote oder reden über Festivals oder was auch immer. Aber es ist eher sozusagen, was passiert oder ist passiert in den letzten Wochen. Also wirklich wie ein Newsblog im Endeffekt. Mhm. Also für mich, also ich finde ja da tatsächlich dieses Thema Reviews schreiben wahnsinnig spannend. Ich lese die auch gerne. Ich kriege auch Feedback, dass Leute das sehr gern lesen. Interessanterweise kenne ich im Grunde außer uns fast niemanden, der das macht. Es gibt so irgendwie so Fringe Festivals, manchmal Show Reviews. Aber eigentlich ist das so ein, niemand traut sich daran. Habt ihr da so einen Erklärungsansatz, warum das so ist, oder? Tja, also Erklärungsansätze sind wahrscheinlich viele. Zum einen ist es natürlich eine Sache, Impro-Theater ist eine sehr flüchtige Geschichte. Ne? Also man kann vorher nicht lesen, was kommt, und man kann danach auch nicht nochmal zu einer zweiten Vorstellung gehen. Also man kann sich eigentlich nur anschauen und das, was im Kopf geblieben ist, irgendwie versuchen aufzuschreiben. Wobei das aber auch nicht immer ganz klar ist. Also man hat also für so einen Impro-Schauer am Anfang relativ wenig an Rahmen, den es halt eben vielleicht so im klassischen Theater oder bei einer Filmkritik oder sowas ja meistens gibt, den hat man schon mal nicht. Ne? Ja, Also das ist das eine, das ist natürlich die Art des Beschreibens. Ich habe irgendwann mal aus lauter, nicht Verzweiflung, aber aus sozusagen Idee, weil wir für ein Festival hier in Berlin viele Leute gebeten haben zu schreiben, die das auch gerne taten, weil sie eben Freikarten bekamen. Und habe versucht, so ein paar Grundlinien festzulegen und habe dafür eben so, es gibt ja auch im Netz oder auch in Handbüchern journalistische Hinweise, wie beschreibe ich eigentlich, wie schreibe ich über ein Theaterstück, wie schreibe ich über einen Film. Und da wird halt immer geraten, fassen Sie die Handlung kurz zusammen, den groben Bogen, worum geht's, was für eine Art von Film ist es. Das lässt sich, das ist ja völliger Bullshit für uns, weil die Leute sehen das nie wieder, wenn es, außer vielleicht ist vielleicht ein Genre und dann geht es eben um eine Heldenreise, da kann man so ein bisschen grob was sagen zum Handlungsverlauf, aber im Grunde eigentlich nicht. Und habe dann versucht, so ein paar Regeln aufzustellen und zu sagen, worüber schreiben wir eigentlich? Und was uns als Impro-Kollegen ja interessiert ist, wie machen die denn das da auf der Bühne? Was machen sie gut? Was sind ihre Stärken? Wie treten sie auf? Wie interagieren sie miteinander? Was haben sie vielleicht aber auch für Tools, zum Beispiel eine Szene zu beginnen oder in ihre Charaktere reinzufinden? Welche Abfragen machen sie dem Publikum gegenüber? Da gibt es ja eine Vielzahl, auf die man dann hinweisen muss. Und ich finde, eine der wichtigsten Regeln für uns, und das ist sicherlich auch problematisch, ist, wir schreiben eigentlich positiv. Das wird auch kritisiert, dass Leute sagen, seid doch mal kritischer, auch wenn irgendwie, es gibt ja schlechte Impro-Shows, das muss man einfach sagen. Ja, es gibt, wie überall, es gibt schlechte Filme, es gibt schlechtes Theater, es gibt schlechte Musik, es gibt wirklich schlechtes Impro. Ja, und das ist auch gut so, aber da kommen wir vielleicht noch aus einem anderen Grund zu. So, aber natürlich gibt es zwei Gründe für ein schlechtes Impro. Es gibt einmal, kann eine Show scheitern, weil die Leute in der Show sich hohe Ziele gesetzt haben. Die haben gesagt, wir versuchen heute mal was und dann hat es nicht funktioniert. Die Leute waren nicht gut drauf, drei krank. Es hat einfach nicht funktioniert. Es ist gescheitert. Und wir suchen beim Impro ja immer nach dem Scheitern. Ne? Scheiterheiter ist ja unser grundlegendes Credo, Motto, der Schlachtruf aller Improvisierer. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo Impro-Shows deswegen scheitern, weil die Leute vielleicht tatsächlich ihr Handwerk in einer gewissen Hinsicht nicht beherrschen. Sie akzeptieren eben nicht. Sie spielen die anderen an die Wand. Sie sind unhöflich zum Publikum. Das sieht man ja auch ab und an. Sie ignorieren Dinge, die sie erst verlangt haben und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch tatsächlich Möglichkeiten. Und das kann man tatsächlich als Kollege benennen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Sagt man, das war scheiße oder schreibt man eher, ja, das war kein guter Abend, weil die Kollegen sich eben nicht verstanden hatten und aus den Missverständnissen nicht rauskamen oder. Aber tendenziell, mein Rat ist immer jemand, der für uns schreibt, wenn er es ganz furchtbar fand und unbedingt nur einen Verriss schreiben kann, dann soll er es lieber lassen. Weil wir halt auch eine junge und noch recht schützenswerte Kunstform sind. Ja, es gibt da ja so verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss oder die wir zumindest berücksichtigenswert finden und fanden. Zum einen muss man halt sagen, dass Impro-Theater ja auch das, über das wir berichten, nur zum Teil professionelles oder semi-professionelles Impro-Theater ist, sondern ganz viel auch Laien-Impro-Theater. Und da ist auch mal die Frage, was für Maßstäbe legt man da an und wie geht man auch mit den Leuten um, die sich da auch viel zum ersten Mal oder zumindest zu wenigen Malen auf die Bühne überhaupt trauen. Wenn man denen also so einen Verriss um die Ohren haut, das ist auch einfach kein netter Stil. Ne? Also ist wenn man sich demotivierend. Total demotivierend und man erreicht eigentlich das Gegenteil, was man beim Impro eigentlich will und was wir auch beim Impro eigentlich immer das Tolle finden, diese grundsätzliche Supportiveness, also unterstützend, man wohlwollend, man ermutigt die Leute und wenn man dann einen Verriss schreibt, dann ist das eigentlich irgendwie das Gegenteil, weil das geschriebene Wort, was irgendwo steht, für andere nachvollziehbar ist, auch vielleicht sogar noch mal schlimmer, als wenn ein Trainer oder ein Mitspieler irgendwie sagt, na, das war nicht so dolle. Und da kommen wir gleich zu dem zweiten Punkt, den wir auch viel diskutiert haben am Anfang. Und das hat damit was zu tun, dass wir eben eine der wenigen Stellen sind, wo überhaupt irgendwas über Impro geschrieben wird. Wenn ich jetzt eine Show spiele und der einzige Bericht, der darüber steht, ist in Impro News und der ist schlecht, dann ist das ganz schlecht. Also weil das ist aus vielen Gründen schlecht, weil wer kommt dann noch zur Show? Also wenn jemand das liest, dann kommt keiner mehr zur Show. Wenn jemand da vielleicht professionell noch Geld mit verdienen will, als Coach oder Trainer außenrum, dann ist das eine Werbung, eine Anti-Werbung, die im Netz steht für ihn. Also da gibt es so viele Aspekte, wo man sagt, naja, wir wollen jetzt da irgendwo niemanden Steine in den Weg legen und wollen eigentlich diese Sache eher unterstützen. Deswegen haben wir uns grundsätzlich gesagt, wir wollen aus einem positiven Grundverständnis der Sache heraus berichten. Und das hat sich, glaube ich, auch bisher ganz gut bewährt. Ja, ist ja auch so ein Thema, dass man aus der Szene kommt und dementsprechend natürlich vielleicht auch andere Leute wahnsinnig mag und es dann noch schwerer ist, da auch was Kritisches zu schreiben. Andererseits ist man natürlich dem Thema auch so weit verpflichtet zu sagen, also aus den und den Gründen war das falsch. Also ich finde immer, je klarer man es benennen kann an technischen Sachen, desto interessanter ist es und desto einfacher. Wenn es nur so ein gefühlter Eindruck ist, dann ist es immer am schwersten. Ja, und dann ist es ja auch so, wir gucken natürlich dann aus Gründen, weil wir Impro machen, viel Impro, wir schauen, als wenn man für Impro News schreibt, also ich habe die letzten Jahre tatsächlich unglaublich viele Impro-Shows gesehen, in jedem Niveau, und ich versuche dann immer einzutun, ich versuche mal das Publikum zu gucken und zu gucken, haben die Leute um mich herum Spaß? Weil ehe ich Spaß habe, da muss schon... Das ist generell so. Ja. Ich glaube, wenn du siehst, in der ersten Reihe sitzt jemand, der lacht die ganze Zeit nicht, frag ihn am Ende, ist er Impro-Spieler, und meistens ist dann ja. Genau, dann aber würde ich mal sagen, setzt euch bitte nicht als Kollegen in die erste Reihe. Setzt weiter hinten. Lasst normales Volk in der ersten Reihe sitzen. Und weil das finde ich auch schuffelig, ne? Also du weißt, du wirst wahrscheinlich da kritisch drauf gucken, du guckst in die Technik, aber setzt dich in die erste Reihe, was natürlich für die Bühne auch total nett ist, weil du hast immer diesen in der ersten Reihe, da kannst du ja meistens nur den Scheinwerfern so durchgucken und dann sitzt da einer mit verschränkten Armen, und das habe ich am Anfang, das habe ich 2-3 Mal gemacht, bis es mich mal tatsächlich jemand darauf hingewiesen hat, und da habe ich auch gesagt, ja klar, sitzt du halt erste Reihe, weil du Fotos machen willst und schreibst halt die ganze Zeit, machst Notizen, aber da kannst du auch gleich auf die Bühne springen, weil du bist sofort immer im Augenwinkel des Improvisierers, der seinen Fokus so völlig aufreißt, damit er... Was macht der da? Was soll das? Ziehst die Leute so runter. Deswegen, ich versuche immer so im zweiten Drittel irgendwo mich zu verstecken, weil ich weiß auch, man kann an meinem Gesicht sehen, ob es mir gefällt oder nicht. Und das macht keinen Spaß, also für niemanden. Deswegen abtauchen. Ja. Genau. Ja, finde ich halt auch spannendes Thema, wie man damit umgeht. Ich finde doch, dass wir das ganz gut packen. So. Ich habe zum Beispiel eine Tendenz, vielleicht auch ein bisschen zu enthusiastisch manchmal zu schreiben. Aber gut, so ist es halt. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich, man kann es ja mal andersrum betrachten. Ich gucke auf diese letzten 7 Jahre. Haben wir es überhaupt gesagt, dass wir 7 Jahre alt werden? Nee, haben wir noch nicht. Genau. Happy, das verflixte 7. Jahr, ne? Happy 7. Genau. Jahr. Also irgendwo so. Aber fängt jetzt ja das 8. an. Also, oder? Genau. Also das 7. ist jetzt sozusagen abgeschlossen. Ja. War auch verflixt. Aber nein, was ich sagen wollte ist, ich denke, wir haben in den letzten Jahren aber auch bestimmte Formate und eine bestimmte Art des Impros nach oben gelobt. Vielleicht kann man das auch mal so rumsehen. Also seitdem wir auf dem Markt sind, wissen alle, es gibt Impro-News, es kann passieren, dass jemand kommt und schreibt, und es gibt sozusagen eine Instanz, die auf die Szene schaut. Und ich glaube, das ist sehr gut, weil plötzlich wird es vergleichbar und Leute wissen, okay, wir sind hier nicht die Einzigen, die das machen, sondern da gibt es ganz viele Gruppen, die das machen, die machen unterschiedliche Sachen, und ja, da kann mal jemand kommen und sich das anschauen. Wir müssen uns also irgendwo Mühe geben, weil man hier nicht so, man kann lange unterm Radar fliegen, in Berlin auf jeden Fall. Wir stellen es immer mit Erstaunen fest, wie viele Gruppen es gibt, von denen wir noch nie gehört haben. Aber irgendwann, wenn du auftauchst aus dieser, sozusagen, aus deiner Proben, wir sind 2-3 Mal aufgetreten, Blase, dann musst du dich irgendwie mit allen messen. Und das finde ich auch richtig, weil wenn ich sage, ich mache irgendwo ein Theater auf, dann messe ich mich trotzdem mit allen anderen. Ja. Dann muss ich schon sagen, warum hat mein Theater was mit dem BE zu tun? Ich kann ja was völlig anderes machen, aber spiele den gleichen Sport. Mhm. Ja? Und ob ich Fußball auf Kreisliga-Ebene oder auf Champions League-Ebene spiele, ist ja völlig egal. Wir spielen trotzdem den gleichen Sport. Und damit kommt eine Vergleichbarkeit hin. Ich kann ja auch nicht hingehen und sagen, ja gut, aber wir sind nicht so gut, deswegen sind unsere Tore größer und unser Ball ist halt größer. Ja, also ich glaube, das ist gut, weil sozusagen alle sich ein bisschen an ihre Nase packen müssen und sagen, okay, wir vertreten hier eine Kunstrichtung, und wir werden angeguckt. Es gibt jemanden, der weiß, was wir hier tun und guckt uns an. Und das hat kein normales Publikum, sondern ein Fachpublikum und deswegen müssen wir ein bisschen mehr bieten, ein bisschen mehr gucken, dass wir Qualität halten. Und wenn wir das getan haben in den letzten 7 Jahren, dass wir sagen, ein allgemeines Qualitätsverständnis gehoben haben, was meine große Hoffnung ist, dann bin ich mit allem zufrieden, mit all der Mühsal und dem Ärger. Ja, du hast da quasi eine Frage von mir schon vorweggenommen, nämlich was, nee, das macht überhaupt nichts, sondern es ist ja vielleicht auch nur ein Anfang, eine Antwort. Nämlich die Frage, was glaubt ihr, was ImproNews verändert hat in diesen 7 Jahren des Existierens? Vielleicht gibt es ja noch mehr Punkte außer der Qualitätssteigerung oder sagen wir mal zumindest Kontrolle. Also ich denke schon, dass es andere Punkte gibt. Und zwar, für mich ist eigentlich der Aspekt auch von Anfang an wichtig gewesen, so eine Community-Bildung zu unterstützen. Also im Prinzip so ein bisschen, erst zumindest mal hier auf lokaler Ebene, also in Berlin, so eine Identität irgendwie zu schaffen für Impro-Spieler. So nach dem Motto, ich bin Impro-Spieler und ich bin aber nicht alleine in meiner Gruppe, sondern ich gehöre irgendwie zu so einer Wolke von Leuten, die ungefähr das Gleiche tun und eben auch dadurch wissen, was die Gemeinsamkeiten sind, was vielleicht auch die Unterschiede sind, entsteht, glaube ich, auch so ein bisschen an Identität und man kann sich so ein bisschen einordnen. Also man ist nicht mehr so ganz so alleine. Ja? Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass, glaube ich, aus diesem Impro-News-Ansatz auch so ein paar andere Aktivitäten entstanden sind, die aus diesem, wir kennen jetzt mal die anderen, die das hier in Berlin machen auch, ein bisschen zum Beispiel also diese Impro-Marathon-Geschichte, die ihr beide ja auch sehr stark hier vorwärts getragen habt. Wir hatten mal einen Impro-Liga-Ansatz, der hier gemacht worden ist. Es gibt so verschiedene Sachen, wo Gruppen zusammenarbeiten, zusammenspielen, Spieler austauschen, man hilft sich gegenseitig. Also ich denke, das sind alles so Sachen, da ist ImproNews ja sicherlich nicht der Enabler oder der das wirklich alleine vorangebracht hat, aber ich denke schon oder ich würde mir wünschen, dass wir das so ein bisschen unterstützt haben und vielleicht den einen oder anderen Anstoß mit auch geliefert haben, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam was machen. Und ich glaube auch darüber hinaus, haben wir bestimmte Themen einfach mal auf die Tagesordnung gesetzt. Also wir haben über Festivals geschrieben, ob das jetzt in Berlin war oder über Berlin hinaus, wo Leute gesagt haben, interessant, wir haben bestimmte Shows reviewed, wo ganz viele Leute nicht waren, aber hinterher gelesen haben und gesagt haben, oh, das ist aber interessant. Und eben damit auch gewisse Punkte, finde ich, relativ klar gemacht, dass da mehr ist sozusagen, außer Berlin und vielleicht die 3-4 Sachen, die man kennt. Und ich glaube eben auch, wir haben manche Diskussionen angestoßen, die wir gar nicht gesehen haben. Also es gibt dieses berühmte Interview mit Keith Johnston, was wir mal geführt haben als Tondokument im English Theater. Keith Johnston ist einer der Urväter des Impro-Theaters, um das mal hier für die es nicht wissen, mal zu sagen. Er hat so die Grundlagen für das moderne Impro-Theater, so wie wir das heute kennen, mitgelegt, also Theatersport und Gorilla-Theater und so weiter. Und wir hatten mit ihm eine Diskussion und er ist halt jemand, der seit Jahren kein Impro mehr anguckt und für ihn ist alles furchtbar, was so passiert ist. Das kann man, glaube ich, sehr schön so zusammenfassen. Und wir hatten diese Diskussion mit ihm und dieses Interview zum Beispiel hat in der amerikanischen Community, weil wir es auf Englisch geführt haben, eine große Diskussion ausgelöst, die man dann immer nur mal so irgendwie hinten herum dann gemerkt hat, okay, hier in diesem Forum wurde irgendwie lange über unser Interview diskutiert. Und ich denke, diese Ansätze sind auch schon, wir haben an einer gewissen Hinsicht auch Diskurs an bestimmten Systemen und Arten mitgeführt und angestoßen. Also wir haben ihn vielleicht nicht getragen, aber wir haben ihn auf jeden Fall mitgeführt. Auch sozusagen, ist es nur Theatersport, was ja, als wir anfingen vor 7 Jahren, also kurze Szenen, Impro-Shows oder Theatersport-Shows war, sagen wir mal in Berlin, 80% dessen, was auf die Bühne kam. Ja. Also Kurzform. Und jetzt sind wir wesentlich diverser. Es gibt Formatshows, die regelmäßig laufen. Es gibt viel mehr Experimente. Es gibt viel mehr Diversität auch in Shows. Und es gibt diese Kurzform und den Theatersport immer noch, was auch sehr gut ist. Und all das sozusagen, ich glaube, wir haben das nicht gemacht, aber wir haben immer eine Plattform geboten, wo man sehen konnte, okay, andere Leute machen andere Dinge und beschäftigen sich mit anderen Formaten, was andere wieder zur Frage geführt hat, warum machen wir das eigentlich nicht? Und da hoffe ich, haben wir ein bisschen ja einfach den Horizont erweitert. Ich finde, manchmal ist es ja auch so ein Artikel, so eine Art Schule des Sehens oder Schule des Verstehens, dass man zu Anfang überhaupt nicht damit was anfangen kann, und sobald einem aber jemand die Gründe mal dafür erklärt, dann ist es so ein Aha-Element, der dann ganz viele Folgen hat. Und ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das bei Impro News so ist. Ja, weil tatsächlich, das war ganz interessant, ich komme gerade von einem Workshop und wir arbeiten gerade mit einem neuen Musiker, und der den Workshop gegeben hat, Tim Ohr aus San Francisco, der hat sehr klar gesagt, wir haben über Szenenanfänge gearbeitet, macht das sehr klar. Und der Musiker fragte, ist es nicht irgendwie schade, wenn alles am Anfang gleich so klar ist? Und Tim sagte, ich habe noch nie eine Impro-Show gesehen, wo jemand gesagt hat, das war mir alles zu klar. Da gab es kein Geheimnis. Ja? Und ich glaube das nämlich auch, dass dieser Punkt des mehr Wissens ist auch mehr Lust. Also ich kann durchaus, wenn Leute gut ihr Handwerk beherrschen, denen sehr schön dabei zugucken, wie sie sozusagen Dinge einfach richtig machen, und mich sehr gut daran erfreuen, das sehr klar und sehr sauber zu sehen. Und das ist ein Punkt, ich habe sehr viel gelernt beim Schreiben. Weil man sehr genau hinguckt, sehr genau sagt, was fand ich denn gut, was fand ich denn schlecht? Warum mochte ich denn die Show nicht? Was hat für mich nicht funktioniert? Und ich sage immer, gucken ist passives Workshoppen. Ja? Also wenn jemand Impro lernt, der sollte sich auch gefälligst Impro-Shows anschauen. Und für mich hat das sehr viel gebracht. Weil das geht ja bis Verhalten. Also es ist, ja, deswegen, ich bin sehr dankbar für die Chance, das über die Jahre gemacht zu haben. Ja, kann ich bestätigen. Aber ich denke, dass, oder auch hoffe an dieser Stelle wieder, weil das ist natürlich immer schwierig, man weiß nicht, was das bei anderen Leuten wirklich auslöst. Ab und zu kriegt man mal ein Feedback, aber meistens ist es ja doch eher so, dass man in die Welt hinausruft und das direkte Feedback meistens nicht kommt. Aber ich hoffe halt auch, dass es einfach anregt, über die Sache nachzudenken. Und es ist ja so, dass viele Sachen oder viele Dinge ja auch dann erst wertiger werden oder mehr wahrgenommen werden, wenn man auf verschiedene Art und Weisen halt drüber nachdenkt. Und wenn ich nur Impro-Theater selber spiele, dann ist das sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber wenn ich dann anschließend drüber nachdenke und reflektiere über eine andere Art und Weise oder darüber, wie andere Leute das gesehen haben oder auf das schauen, was ich sehe, dann ist das einfach nochmal ein zusätzlicher Input, eine zusätzliche Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube einfach, dass je mehr man sich mit dem Hobby, was ja für die meisten von uns ist, auseinandersetzt, desto mehr kann man da auch eindringen und reingehen und halt einfach neue Aspekte entdecken. Und das hilft wieder allen anderen und bringt die Sache insgesamt vorwärts. Ja, vielleicht zum Thema Hobby, Profi, Amateure. Da so vielleicht mal so eine Frage, wie seht ihr denn die Berliner Szene? Also da vielleicht für mich der Einstieg. Aus meiner Sicht ist die Berliner Szene die größte in Europa. Ich habe jetzt für einen Impro-Marathon mal durchgezählt, wir waren bei 46 Gruppen, die regelmäßig Auftritte haben. Möglicherweise gibt es noch eine minimale Dunkelziffer, wobei wir schon relativ einen guten Blick dafür haben. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Dunkelziffer von anderen Gruppen, die nicht auftreten. Wie seht ihr denn so die Berliner Szene an sich? Ja, halt mit einer Dunkelziffer. Also ich bin sehr froh, hier zu sein. Also ich wertschätze diese Menge an Improvisationen, die hier stattfindet, sehr, weil diese Diversität mir einen großen Spaß macht. Es gibt tatsächlich auch ein Feld dafür. Also Impro-Theater, man muss jetzt nirgendwo hingehen und Leuten das vom wirklich, wenn du jetzt auf einen Veranstaltungsort triffst, die haben das alle schon mal irgendwo gehört. Also das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ob es die europäisch größte Szene ist, wahrscheinlich. Ne? Wir kennen London zu wenig. Das ist, glaube ich, ein Problem. Habe ich letztens nachgefragt, die sind deutlich darunter. Also da geht es eher in die Richtung 20. Okay. Und Paris? Ja, Paris. Paris weiß ich. Also die Franzosen ist, sagen wir mal, so, ist nochmal anders. Weil, und das ist halt faszinierend. Ne? Frankreich ist für uns, da kennen wir irgendwie 2 oder 3 Leute oder Gruppen, aber... Ich kenne vielleicht 5, aber es ist echt eingeschränkt. Wobei man sollte vorsichtig sein. Also Slowenien würde man jetzt vielleicht nicht vermuten, aber ich weiß, dass die da an den Schulen Impro-Theater Gruppen haben, die gegeneinander regelmäßig gegeneinander. Ja, die haben eine, landesweite Liga. Ja. Also das ist da nochmal in einer ganz anderen Art und Weise, als es hier in Deutschland gespielt wird, wird da überhaupt Impro-Theater wahrgenommen, gespielt und finde ich einen ganz spannenden Ansatz auch. Aber ich glaube, in Unis ist da, es gibt auch eine Uniliga. Ja, das geht dann halt so richtig weit. Also die haben das so richtig relativ strukturiert halt aufgebaut und schon von klein an sorgen die auch immer wieder, dass der Nachwuchs nachkommt. Die älteren Schüler, die das gelernt haben, sind gleichzeitig dann wieder die Trainer für die Jüngeren und so weiter. Also ich habe mich da mal mit einer längere Zeit unterhalten. Also das ist eigentlich auch ganz spannend. Von daher, weil, also... Ja, wir wissen es halt nicht. Also das tatsächlich, ich finde, nach Frankreich, das ist eine Riesensprachbarriere. Also weil wenn irgendjemand in England was schreibt, das kann ich verstehen, das können wir irgendwie noch. Aber Französisch sind wir halt so ein bisschen raus. Es gibt ja hier sogar eine französische Community in Berlin. Die auf französisches Impro-Theater spielen. Genau. Ja. Wir haben spanische Impro-Gruppen und so weiter. Also es ist schon, und auch Englisch eben. Mehrere inzwischen. Also Englisch ist richtig am Aufblühen und deutsche Gruppen, die Englisch auch noch spielen, gibt es inzwischen. Und wird ja wahrscheinlich jetzt auch mehr, ne? Wenn die Wahl, wir sind ja am Wahlabend heute, wenn die Wahl schlecht ausgeht, dann kriegen wir ja nochmal die nächste Flüchtlingswelle aus den Staaten. Die Engländer kriegen wir sowieso. Genau, die müssen aber alle zurück, die können ja nicht mehr arbeiten hier. Also, oder die lassen sich einbürgern. Spaß beiseite. Wie sieht man die Berliner Szene? Ich finde die Diversität sehr schön, dass wir eben tatsächlich professionelle Gruppen haben, die im Businessbereich unterwegs sind, aber eben auch einen professionellen Anspruch haben. Dann haben wir so Amateur oder Gruppen, die da sich professionell daran gehen, aber ich finde semi-professionell wahnsinnig guter Begriff dafür. So. Ja, es gibt den schönen Begriff des Dilettanten eigentlich, ne? Das ist im Original eigentlich der Begriff von jemand, der etwas wirklich bis zur Perfektion will, ohne damit sozusagen, also aber sich das selbst beigebracht hat. Aber es ist so eine negative Konnotation, obwohl ich den Begriff auch toll finde. Genau. Also sagen wir mal semi-professionell oder wirklich enthusiastisch wie Profis, weil sie es können müssten. Und dann haben wir eben eine sehr große Hobby oder Hobbybreite. Aber ich schätze das sehr. So, ich finde halt manchmal immer noch, es gibt halt doch Gräben. Und es gibt ab und zu diese Situationen, wo ich immer so denke, da könnte man noch mehr miteinander machen. Der Marathon macht das zum Beispiel viel, aber da gibt es eben auch ein paar professionelle Gruppen, die sagen, die sind da erstmal nicht dabei oder immer erst, das muss ich immer alles erstmal bewähren. Ja. Man ist da eher mehr auf dem Au als auf dem Au-Ja. Und das ist manchmal schade, aber das hat sich in den letzten Jahren auch tatsächlich verbessert, weil man eben auch an sowas wie Impro-News nicht vorbeikommt. Also man kommt an uns in Berlin schlichtweg, wenn du eine größere Veranstaltung machst, nicht vorbei. Also wir kriegen die Pressemitteilung, wir werden gefragt, wir waren jetzt auch bei vielen Sachen immer Medienpartner, weil einfach den Leuten auch klar ist, okay, da erreiche ich die Community auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, das ist mein Wunsch sozusagen für die nächsten 7 Jahre, dass die Berliner Impro-Szene so ein bisschen mehr, noch mehr zusammenwächst und sich noch stärker befruchtet, dass wir noch mehr tatsächlich ein bisschen raus aus diesen Gruppeninternas kommen und ein bisschen mehr noch in die Breite gehen. Ja, wobei ich auch den Ansatz schon spüre, sichtbar, dass zum Beispiel sowas wie Kollegenkarten auf einmal von den Profigruppen angeboten werden für alle Impro-Spieler. Und das ist halt schon interessant, weil das also zu Anfang meines Erscheinens auf dieser Szene gab es das nicht. So, das... Nein, das hat sich tatsächlich gezeigt und wir haben das ja auch gesehen, eben du hattest das vorhin erwähnt mit der Liga, mit der Impro News Liga, wo wir tatsächlich in ein Turnier, was 5 Gruppen sich sozusagen untereinander ausgemacht hat, eine Gruppe mit reinspielen durften oder konnten oder was auch immer, weil wir eben auch gesagt haben, wir würden eben mehr als wir glauben, die Szene ist größer und bin da nicht so ganz glücklich drüber, wie das alles gelaufen ist am Ende, aber das ist ein anderes Thema. Wir, tatsächlich, ich glaube, alle waren da so ein bisschen, so es, muss es als Erfahrung dann. Genau. Es ist ja auch okay. Wir wissen ja, das Problem Competition und Impro ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, das bringt meistens Dinge mit sich, die man nicht will, aber ich glaube tatsächlich, die Berliner Impro-Szene ist sehr kreativ und wenn ich einen Wunsch habe, und den sage ich eigentlich so immer und immer wieder, ich hätte gern, dass die Impro-Szene stärker mit der Theaterszene verwächst. Weil das fehlt mir so ein bisschen. Ich glaube nämlich, das traditionelle, klar, Fürstrichen, das klassische Theater kann sehr viel von der Improvisation lernen und die Improvisation kann noch mehr Theater lernen. Und weil wir haben hier in Berlin und in Deutschland eine sehr starke Impro-Filmszene. Ja, das berühmte Mumblecore, also dieses German Mumblecore. Victoria zum Beispiel war ein ganz berühmter, in großen Teilen improvisierter Film und so weiter. Also wir können uns da, wir könnten sozusagen aus diesem Grundlage Improvisation noch mehr rausholen und das wünsche ich mir eigentlich für die Szene. Was wünschst du dir? Bleibt noch was? Jetzt hier die Abschlussfragen schon vorwegnehmen, aber nee, das ist... Tut mir leid, tut mir leid. Na, wie siehst du die Szene, Marco? Ja, ich habe da jetzt nicht so visionäre Gedanken, wie du sie jetzt gerade formuliert hast. Wie gesagt, mir geht es nach wie vor eigentlich um diesen Community-Gedanken. Ich freue mich immer, wenn man Leute trifft, die man aus der Impro-Szene irgendwie kennt und in lächelnde Gesichter blickt und man sich untereinander versteht und dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, man frönt gemeinschaftlich einer schönen Tätigkeit, die kreativ ist, wo man sich entwickeln kann und wo man halt auch, und das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, wo man auch gemeinsam mal auf der Bühne stehen kann, auch mit komplett wilden neuen Leuten und das also alles nicht so festgefahren ist, sondern man einfach spontan und ja, auch einfach sich ausprobieren kann. Das ist tatsächlich so. Also ich habe heute eine Show gespielt mit einer anderen Gruppe. Wir haben zu siebt eine Langform gespielt, obwohl wir noch nie miteinander gespielt haben. Und das hat gut funktioniert. Und danach noch ein bisschen Match und ein bisschen Zeugs. Es war irgendwie ein netter Abend, ohne dass wir tatsächlich einmal miteinander trainiert hätten. So, und das ist immer wieder erstaunlich. Es geht total einfach. Ja, und dafür braucht es sicherlich einmal dass man das kann und zum zweiten aber, dass die Gruppen untereinander bereit sind, sowas überhaupt zu machen und überhaupt so offen sind, da ranzugehen. Und also als wir das vor 7 Jahren gemacht haben, da weiß ich nicht, also da war das nicht so üblich, dass man die Leute zwischen den Gruppen ausgetauscht hat. Zumindest habe ich das nicht so bemerkt. Und das finde ich halt eine ganz tolle Sache und also ich wäre schon sehr zufrieden, wenn das so bleibt. Wenn es schön ist natürlich, wenn da noch mehr bei rauskommt, wenn die Qualität noch gesteigert wird und so weiter und so fort. Aber also mir persönlich geht es mehr so um den Breitensportaspekt auch. Also dass möglichst viele Leute da auch eine. Vielleicht auch noch mal so ein Punkt, der vielleicht auch da ist. Ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft würde davon profitieren, wenn noch mehr Leute einfach Impro-Theater spielen würden. Jetzt nicht, um da, weiß ich, vor 100 Leuten auf der Bühne zu stehen, sondern einfach, um diese Erfahrung zu machen, um dieses, ja, einfach mal was anderes zu machen, als in ihrem klassischen Alltag, einfach mal neue Wege zu beschreiten und einfach dieses Gruppengefühl zu erleben und einfach neue Seiten an sich kennenzulernen. Mhm. Und das ist alleine, also das ist eigentlich so ein Aspekt, der mich persönlich sogar noch mehr interessiert, als die Kunstform Impro, als jetzt Vorzeigedings vorwärts zu bringen. Ne? Aber dafür braucht es natürlich auch wieder viele Leute, die sowas machen, die sowas unterrichten, die auftreten, weil erst dadurch entsteht vielleicht die Lust, das überhaupt zu machen. Oder die halt einfach mit ihren Freunden berichten und sagen, das ist eine tolle Sache, die hat mir selber tierisch Spaß gemacht und die ist wichtig und die ist da und die bleibt. Und das würde ich gerne im Gedankengut irgendwie verankern. Ja. Mehr Impro ist mehr gut. Ja. Auch da, also meine Erfahrungen kommen dann nochmal so in der Parallele zu Chicago, weil jetzt sagen, also ich war jetzt um noch ein bisschen zu springen, in Tallinn und sagte, in Berlin gibt es irgendwie über 40 Gruppen und die waren was, 40 Gruppen, das ist ja total irre, da muss es ja eine Konkurrenz geben wie nichts Gutes und dann sagte ich, nee, es ist total okay, Und es können auch gerne noch doppelt so viele kommen. Das wird es nur besser machen. Und das Beispiel dafür ist dann wieder Chicago, weil da sind unfassbar viele Gruppen und das macht die Sache nur besser. Ja, und ich glaube eben auch, also ich meine, wir reden hier von 3,5 Millionen Einwohnern plus x-Tausenden von Touristen. Also Potenzial ist da. Auf der anderen Seite natürlich ist hier in dieser Stadt auch extrem viel los, wenn wir mal über Publikum reden. Ich glaube, ich habe mal die schöne Zahl gehört, 3000 Veranstaltungen an einem Samstagabend. Mhm. Also wenn du Kino und Theater und Konzerte und alles, was in derselben Liga konkurriert, sagen wir mal. Ja, ja, von Kleinkunst bis, du hast ja durchaus die Chance, vom Popkonzert bis hin zum Hinterhof-Kneipenkonzert hier alles zu erleben, von der kostenfreien, offenen Botschaftsausstellung bis zur, weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich sehr breit gefächert, aber ich glaube nicht, dass es problematisch ist. Wir haben ja immer noch das Problem in der Vermittlung von Improvisation, glaube ich, weil ich es immer wieder Leute erlebe, die zu mir sagen, ja, Impro, das haben wir gesehen. Hm. Kenne ich. Das Stück kenne ich. Ja. Also man hat so das Gefühl, so, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Und ich sage dann, ja, das, es ist alles extrem unterschiedlich. Also ich mache das gerade für einen Kollegen und mich. Wir machen ein Format Lesung trifft Impro. Er liest, ich improvisiere dazu. Und wir versuchen das gerade zu beschreiben, weil wir immer wieder feststellen, wir beschreiben das Leute und Leute sagen uns hinterher, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Hm. Aber so völlig aus dem... und ich denke so, ja, aber er liest halt und ich mache Texte dazu. Also, ja. Aber die Leute haben ganz wirde Vorstellungen. Die sind alle zufrieden. Also die finden das Format toll. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber trotzdem. Und wir haben tatsächlich ein Vermittlungsproblem von dieser Kunstform. Weil, und das ist ja auch unser Problem, zum Beispiel für Ankündigung von Impro-Vorstellungen. Das erleben wir immer wieder, ne? Wir kriegen eine Pressemitteilung und da steht halt drin, ja, ganz spontan, aus dem Nichts heraus. Ja. Und das kann ich nicht auf Impro-Niveau stellen, weil ich weiß, das lesen hauptsächlich Impro-Leute. Wenn da drin steht, da wird improvisiert, dann denken die, ja, was soll das? Und ich denke es halt auch. Und ich frage mich, und dieser Artikel erscheint auch einmal täglich und an guten Tagen dreimal täglich mit exakt demselben Wortlaut. Also, Und deswegen versuchen wir eigentlich immer ja zu schauen, was ist das Besondere an dieser einen Vorstellung? Und wenn wir was ankündigen, dann muss es schon ein neues Format, eine neue Gruppe, was auch immer sein, irgendwas extrem Besonderes. Aber wir müssen es irgendwie vermitteln. Das kann Impro News nicht leisten, glaube ich, weil wir tatsächlich dafür, du stößt das auf Impro News, da musst du schon irgendwie ein bisschen Impro gemacht haben und in der Szene und dich ein bisschen interessieren, also aus deiner Workshop-Gruppe irgendwie aufgetaucht sein. Aber ich finde, das ist für das ist eine Aufgabe für die gesamte Community, unsere Kunstform in Anführungsstriche oder Art an Kunst ranzugehen, zu vermitteln und den Leuten zu sagen, probiert es aus. Das ist, weil, wie du es ja sagst, jeder sollte Impro spielen. Ich finde das ja genauso, weil die Leute, wenn sie plötzlich merken, okay, das hat was mit Ja-Sagen zu tun, mit positiv sein, mit annehmen, mit akzeptieren, mit ausprobieren, mit scheitern, mit Umgang, mit Fehlern. Mit berührt sein und andere Leute berühren, was man ja, also emotional. Ja, aber auch physisch. Ne? Also genau. Sachen, die man nicht zwingend immer erlebt, ja. So ohne weiteres. Ja, und deswegen finde ich, da sozusagen kann die Impro mehr leisten. Oder da können wir als Community vielleicht mehr machen und sagen, komm, wir gehen raus und machen Werbung dafür. Deswegen versuche mir das gerade anzugewöhnen und mache das auch öfters, dass wir nach Shows sagen, wenn sie gefallen hat, kommen sie wieder, würden wir uns freuen. Wenn sie nicht gefallen hat, gucken sich eine andere Impro-Gruppe an. Weil das ist ja auch ein Punkt. Ne? Ja. Ich meine, die Leute, mit denen ich spiele, wir haben einen gewissen Stil, wir haben eine Handschrift, wir haben eine gewisse Art und Weise, etwas zu tun. Wir sind definitiv unterschiedlich wie alle anderen Gruppen, weil wir eine eigene Dynamik haben, eigene Formate und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass man das sagen kann. Ja, man kann ja auch, theoretisch fair wäre halt auch, wenn, weiß ich nicht, das deutsche Theater oder die Schaubühne sagt, wenn Ihnen unsere Art der Inszenierung nicht gefallen, dann versuchen Sie es doch mal mit, weiß ich nicht, dem kleinen Theater am Südwestkurso oder dem Gorki-Theater oder so. Das macht natürlich keiner, aber ich glaube, wir könnten das machen, den Leuten zu sagen, sie haben nicht Impro gesehen. Sie haben von dieser Gruppe eine Show gesehen. Und die nächste kann komplett anders sein. Wie viel oder wie oft schaust du dir denn Sachen an, die du schon mal gesehen hast? Also weil ich kenne es für mich persönlich auch, dass ich so sage, das Format habe ich schon mal gesehen. da überlege ich zweimal, ob ich da reingehe oder mir noch ein anderes angucke. Ich bin halt auch natürlich jetzt so ein bisschen so ein Junkie und kann davon abstrahieren, wie gut oder schlecht eine Show war. Das kommt drauf an. Also ich würde es am Format nicht festmachen. Ich mache es ein bisschen an den Leuten fest. Es gibt durchaus Leute, wo ich sage, da gucke ich mir jedes Format an, egal was die machen. Und wenn sie, keine Ahnung, knallhart Theatersport spielen oder so. Aber richtig, das gebe ich auch zu. Ich habe im letzten Jahr recht wenig gesehen. Oder besser gesagt, dieses Jahr eigentlich so gefühlt für meine Verhältnisse. Also ich habe, glaube ich, 2015 60 oder 70 Shows gesehen, irgendwas in der Dreh. Da kann man nicht meckern. Also so auf mit Sommerpause, sagen wir mal, sind das zwei Shows die Woche. Das ist schon ja, das ist halt mal nicht ganz, ein Festival, aber, wo dann irgendwie zwei Shows am Tag dabei sind oder so. Das summiert sich natürlich dann schon mal in gewissen Wochen auf. Aber für mein Verhältnis habe ich 2016 weniger gesehen, weil ich auch natürlich auch bei mir feststelle, man wird auch irgendwann satt. Ist auch klar. Aber ich tatsächlich überlege, ob man das nicht anders machen müsste und manchmal sagen muss, okay, guck's mir nochmal, sozusagen, man guckt sich die Gruppen einfach nochmal an. Aber auf der anderen Seite, wir machen das mit im Grunde sozusagen mit einem Anspruch, aber ja auch nicht gegen Geld. Ja? Und es ist halt auch eine Zeitfrage. Also ich stehe halt auch viel selber auf der Bühne an den Tagen, wo auch andere spielen. Obwohl hier in Berlin es ja relativ einfach ist, ne? Hier spielt ja jeden Tag was. Aber ich habe halt viel gespielt die letzten zwei Jahre und weniger geschaut tatsächlich, weil es irgendwie kollidiert. Aber ich denke selber darüber nach, dass man mehr gucken müsste. Ja gut, das muss am Ende jeder für sich selber auch entscheiden. Ich glaube, was halt auch wichtig ist, dass man nicht so einen Ansatz entwickelt wie so ein professioneller Theaterkritiker oder sowas, die dann halt in möglichst viele, oder so jetzt bei Filmkritiken oder sowas, die dann immer die ersten 10 Minuten vom Film sehen und dann eine Kritik schreiben und wieder rausrennen. Also so, wo es dann darum geht, irgendwie zu metern und ich habe so viele Shows gesehen und das kann ich drüber schreiben und so. Sondern es geht ja letztendlich darum, dass man auch die Freude irgendwie selber noch sich bewahrt und ja, muss ich persönlich für mich auch sagen, also ich kann nicht jeden Tag eine Impro-Show schauen, also irgendwann ist mir auch zu viel. Also ich kann aber auch nicht jeden Tag ins Kino gehen oder jeden Tag mir ein Theaterstück angucken oder eine Tanzperformance. Also das ist alles so ein bisschen in Maßen. Also von deswegen jetzt, also weiß ich, von einer Gruppe mir 4 Shows anzugucken, um zu gucken, welche Nuancen da jetzt vielleicht von Abend zu Abend anders sind, wäre jetzt persönlich nicht mein Ding. Und ich glaube, das braucht es am Ende auch nicht wirklich. Also ich weiß es nicht, es kommt ein bisschen auf die Art drauf an natürlich, was einen interessiert. Also das ist eigentlich interessant. Wir haben einen Fan, der zum Beispiel den meisten von unseren Shows sitzt, sehr hartnäckig, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, weil das auch immer schön ist. Ne? Aber ist irgendwie, ich würde ihn gerne mal fragen, was er da sieht. Natürlich wird er immer anspruchsvoller auch, ne? Klar, weil er natürlich bessere und nicht so gute Shows mal sieht. Aber ich würde es zum Beispiel tun, es gibt wie heißen die denn? Impro Playhouse San Francisco, die spielen zum Beispiel so Kammerspiele im Endeffekt improvisieren. Ne? Ein Ort und dann in 3 Akte an einem Ort. Mhm. Und die spielen das manchmal tatsächlich 6 Tage so en suite, 3 Wochen hintereinander. Okay. Und ich glaube, das wäre schon interessant zu gucken, einfach für mich, also ich fände es interessant aus zweierlei Gründen. Erstens ist es ein komplett improvisiertes Theaterstück, also man sieht sozusagen wirklich jedes Abend ein anderes Theaterstück, und würde halt auch, ich glaube, es spannend finden, im Vergleich zu sagen, wie ist das, wie war das sozusagen, wie entwickelt sich das. Aber ich kann das total verstehen, dass jemand sagt, ich habe jetzt meinen Schuss Kultur für diese Woche. Ja. Es ist ja auch eine Geldfrage, ne? Also das ist halt der Vorteil, dass wenn man als Presse sozusagen irgendwo hingeht, dass man dann eine Pressekarte hat. Also ich habe auch in den letzten Jahren seit Impro News, ich weiß nicht, wann ich das, also ich habe vielleicht für eine Handvoll Impro-Shows wirklich Geld bezahlt. Das kann man, glaube ich, auch sagen, ne? Weil es ist nicht gut bezahlt, wenn ich mir überlege, weiß ich nicht, was kostet so ein Eintritt zwischen 8 und 15 Euro. Und wenn ich dann 2 Stunden an einem Artikel sitze oder 3 oder noch schlimmer, ist es als Stundenlohn, darf man das nicht umrechnen. Aber an alle, die jetzt da draußen zuhören und mal sich mit dem Gedanken tragen, sowas auch mal zu machen, das ist jetzt eure Chance. Also das es wird sozusagen indirekt bezahlt. Ja, genau. Also wer gerne Impro-Shows schauen möchte und schreiben, der darf sich gerne bei uns melden. Ne? Also redaktion@impro-news.de oder bei uns auf der Homepage übers Kontaktformular. Wir freuen uns da immer, aber es braucht ein bisschen tatsächlich eine Zeit. Also man sollte schon irgendwie, finde ich, mit Impro Kontakt haben oder sagen, okay, ich versuche mich da jetzt reinzuschauen. Ja, wir geben da natürlich auch gern Hilfestellung. Man muss aber alle Artikel lesen. Ja, vielleicht. War ein Scherz. Vielleicht. Ja, vielleicht da generell mal so, was gibt's denn so Pläne für Impro News, wo es so hingehen soll noch? Ja. Also ich weiß, dass es ein paar Pläne gibt, aber ich frage es jetzt mal so unschuldig. Also wir haben unseren Chefdesigner gefragt, ob wir mal ein neues Design für Impro News machen, weil es ist natürlich... ich hätte es gern einfacher, ich kann es ja mal ganz offen sagen. Ich bin ja stinkend faul und so ein Blog, der so einen News-Charakter hat, der hat schon ganz schön, der ist ganz schön anstrengend, ne? Weil da kommen immer mal Artikel, glücklicherweise schreibt Makro relativ viel, deswegen gibt es da auch viel. Aber das muss immer einer lesen, wir haben so ein Vier-Augen-Prinzip, das finde ich auch richtig. Also wir lesen eigentlich alle Artikel gegen, es gibt niemand veröffentlicht hier was einfach so, sondern es haben da immer mindestens zwei Augen, ja. Zwei ja. Leute oft mit vier Augen drauf geguckt. Und deswegen hätte ich gern sozusagen bestimmte Sachen, also gerade so Kurzankündigungen und so weiter, das könnte man viel mehr leichter machen. Deswegen überlegen wir gerade so einen Designumschlag und versuchen vielleicht jetzt so um die Geburtstagszeit herum mit einem neuen Design an den Tag zu kommen. Oder nächstes Jahr, wir wissen es einfach nicht. Weil das einfach eine Frage von Kapazitäten ist und wir drei alle uns nicht langweilen tagsüber, oder? Ganz im Gegenteil gerade, ja. Ja, ich persönlich meine, ich kann nur auch von den dreien, die wir jetzt hier sind, eigentlich am wenigsten jetzt hier Wünsche äußern, weil ich mich schon seit einiger Zeit leider zeitlich nicht mehr so engagieren kann. Aber was immer noch so mein großer Traum oder Wunsch wäre oder auch Idee wäre, dass halt eben dieser Fokus, den wir doch im Moment doch relativ stark auf Berlin noch haben, dass sich der auch ins gesamte Bundesgebiet so ein bisschen ausweitet. Also ich weiß, wir werden also so zu knapp 50% hier in Berlin auch gelesen, aber auch in im ganzen restlichen Bundesgebiet auch noch. Aber die Artikel kommen halt doch hauptsächlich aus Berlin oder halt dann mal von einigen wenigen Festivals. Da fände ich es halt toll, wenn wir da auch diese Community noch weiter ausdehnen könnten und da halt auch noch Leute mit begeistern könnten, aus anderen Regionen nochmal was beizutragen. Da gibt es auch tatsächlich Anfragen und Ansätze. Also wir hatten jetzt von Julia einen Artikel, der zwar als Impro-Festival Bremen behandelt hat, aber sie war quasi ein Neueinsteiger und begeistert zu schreiben und sie ist jetzt in Hamburg gerade angekommen und vielleicht kommen wir aus der Ecke so mal ein bisschen mehr. Und dann hat der Tobias Zettelmeier, der bei der Impro, nee, Bühnenpolka spielt er, und jetzt gerade das Impro-Vember gemacht hat, sagt halt auch schon, dass er Interesse hat. Und ich höre das immer mal wieder, so aus verschiedenen Sachen, auch aus Zürich habe ich das schon mal gehört, mit wir haben Interesse und ja. Ich glaube aber tatsächlich, das ist ein Punkt, das ist eine Community-Frage und es funktioniert halt mit sozusagen in Berlin, weil es hier doch immer wieder so ein gewisses in den Hintern trete Community gibt, ne, die dann sagt, wir müssten mal wieder, wir könnten das jetzt. Ist mehr als einer, so, das ist genau. Fast immer wahrscheinlich so ein Faktor. Es ist immer schwer, sich alleine zu motivieren und wenn man ein paar andere dabei hat, die auch mal durchstrecken, für einen selber mit überbrücken, dann hilft das. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja auch über die Entfernung. Man kann sich auch da ja gegenseitig auch über die Entfernung unterstützen oder motivieren, fernmotivieren. Also es wäre toll, wenn da was passiert. Aber als wen kann man das nicht, wenn jemand Lust hat, vielleicht der hier zuhört, sich engagieren, bringt was. Und ich hätte, wenn man so über Wünsche redet, natürlich gern, dass wir den Kalender irgendwie endlich, also ich würde den eben einfach gern auf den schönen Kalender von Impro-Wiki umstellen, weil ich habe mich mal gegen den Kalender gewehrt, sage es auch wieder und will auch, dass Katharo beschliffen werden muss. Aber ein anderes Thema. Nein, so ein Impro-Kalender ist toll. Da haben wir jetzt schon zwei Ansätze gesehen. Der eine funktioniert gerade noch, der andere ist irgendwie verschwunden wieder. Ich würde gerne Impro-News an bestimmten Stellen entlasten, in so einer administrativen Aufgaben, einfach weil das Beste ist, was wir tun können, sind eben inhaltliche Artikel über Shows oder eben über Handwerk, Orte, Personen und so weiter zu schreiben. Ich hätte gern mehr Porträts. Ich hätte auch gern mehr Video. Ich fände einfach, Video wäre einfach auch toll. Ich hätte gern auch wieder mehr so eine News-Section eigentlich wirklich. Was ist jetzt im November, im Dezember los? Sowas wäre einfach auch schön, wenn da jemand Bock drauf hätte. Wir haben ja gepodcastet eine Zeit lang, was ich auch sehr schön fand. Wir haben es auf Englisch versucht. Da fehlt aber einfach auch irgendwie das Feedback vielleicht, weiß ich nicht. Aber es ist halt viel Arbeit und ich bin nun selbstständig und ich sitze manchmal an meinem Schreibtisch und denke, was machst du dir jetzt? Also versuchst du was zu machen, wo du Geld mit primär verdienst oder was für Impro-News, was ich ja sehr gerne tue. Es ist ja nicht so, dass ich mich da zwingen muss oder so. Aber es ist tatsächlich eine Abwägungsfrage und wir können da tatsächlich Unterstützung gebrauchen. Wir sind auch eingeladen, aber ich glaube, der größte Wunsch muss für uns sein, mehr Community-Pflege, mehr Community-Management vielleicht. Enthusiasmus entfachen für sich ausdrücken in Medien. Ja. Also sagen wir mal, die Podcast-Community, finde ich, hat zumindest auch nachdem wir jetzt aufgehört haben, immer noch zwei Leute, die da bei der Stange sind. Ja. Claudia Hoppe und Stefan Ziron, die tolle Sachen machen für dich. Genau, aber das spiegelt sich auch zu wenig auf Impro-News wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Also die wieder auch sozusagen ranzuholen und sagen, okay, wir featuren eure Podcasts und so weiter. Aber das, da sind wir gefragt, tatsächlich zu entwickeln. Und vielleicht ist es auch gut daran, wir sind jetzt im achten Jahr sozusagen mit einem Redesign auch nochmal zu überlegen, was können wir inhaltlich noch mehr leisten. Weil ich denke tatsächlich als Verteiler von Informationen, und so muss man Impro-News verstehen, können wir, glaube ich, noch mehr und das eben über Berlin hinaus leisten, um die Community zu verbinden. Und wenn wir das in den nächsten Jahren weiter betreiben, ist, glaube ich, viel schon für uns erreicht. Ist auch, also finde ich jetzt auch wieder im Moment gerade sichtbar, so eine Tendenz, dass mehr Leute bloggen. Also es ist halt an und für sich aus Zürich, die bloggen, aber eben doch mal Mario Müller und keine Ahnung. So ab und zu kommen da Sachen, die auch tatsächlich inhaltlich interessant sind, zum Teil auch Neues beschreiben, also ganz spannend. Wir können es nur hoffen und ich hoffe, wir schaffen das einfach zeitlich und energetisch mehr davon einfach auf Impro-News einfach zu spiegeln und mit zu verteilen. Ja. Dann so eine Frage, also wir haben jetzt bloß noch 3 Minuten, aber gab es einen schönsten Artikel, schönsten Moment mit Impro-News für euch? Einen schönsten Moment. Puh. Also ich kann einen Haufen schöne Momente benennen. Ich finde immer noch eine schöne Aktion, die ich gemacht habe, die habe ich mit dir zusammen gemacht, Marco. Wir sind eine Woche in Amsterdam gewesen. Wir haben sehr intensiv Impro geschaut und geblockt dazu und haben sehr, sehr, sehr spannende Interviews aufgezeichnet und gemacht. Und diese Woche habe ich sehr genossen, weil es einfach wirklich so journalistische Festivalbegleitung war. Und man war eben einfach nur da dafür und das habe ich sehr, sehr gemocht. Also das ist vielleicht mein Impro-News-Highlight. Mhm. Dazu noch zu sagen, da habe ich jetzt gerade den Sven Lanza gesprochen, der Artistic Director ist und der nach wie vor sagte, sein damaliger Festivalchef kann heute noch Teile von gerade deinem Artikel zur Theatersportshow zitieren, weil die so das den Kern getroffen haben und die das lieben. Ja. Schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Ne? ja, also mein was mir zumindest jetzt hängen geblieben ist, war halt eben der wirklich der Moment, wo hier die Gorillas mit ihrem internationalen Impro-Festival zum ersten Mal auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir nicht Medienpartner werden wollen. Nachdem wir, glaube ich, ein Jahr berichtet hatten und uns da mal reingestürzt haben und zumindest nicht von allen Shows, aber zumindest so von einer Hälfte bis zu zwei Drittel der doch recht umfangreichen Shows berichtet haben, die auf diesem fünftägigen Festival gezeigt worden sind. Und das haben wir damals noch aus einer gewissen spontanen Naivität heraus, glaube ich, einfach mal gemacht für uns. Und dass dann im nächsten Jahr halt eben die Presseleute da auf uns zugekommen sind von den Gorillas und uns dann angefragt haben. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt haben wir so eine gewisse Stufe erreicht, die halt eben von dem Zweierprojekt halt eben herausgeht. Ja. Ja. Dann ist die Zeit um. Ich bin ganz hingerissen und freue mich, dass ihr da wart, dass wir über das Projekt hier gesprochen haben. Deswegen also jetzt hier nochmal vielen, vielen Dank. Weiter so. Was ich mir wünsche, vielleicht noch, dass mal Leute kommentieren und wenn es nur ein Wort ist wie hat mir gut gefallen, ach, das ist doch Quatsch, was auch immer. Tut was. Und das kommentieren wir jetzt aber nicht, oder? Genau. Deswegen vielen Dank, Thomas Eckel, Marco Brüders. Ihr könnt immer klicken auf impro-news.de. Danke dir, Marco. Danke. Welcome to CBase FM. Culture, Communication, Carbonite. Welcome to CBase FM. Willkommen bei CBase FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte. CBase.